Radiowissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2. Die spanische Grippe hat von 1918 bis 1920 mehr Menschenleben gefordert als der Erste Weltkrieg. Bis zu 50 Millionen Menschen sollen ihr weltweit zum Opfer gefallen sein. Doch als die Pandemie grassierte, wurde sie, so gut es ging, totgeschwiegen. In dem kleinen Dorf lagen die meisten Einwohner mit hohem Fieber in ihren Betten. Nicht wenige starben. Auch die Großeltern hatte die Seuche befallen. Die Kinder riefen vergeblich nach dem Pfarrer, weil sie nicht ohne Sakramente sterben wollten. Da es kein Telefon gab, war ärztliche Hilfe nicht zu erreichen. Sie wäre ohnehin machtlos gewesen. Jugenderinnerungen des späteren Bundeskanzlers Kurt Georg Kiesinger an die Weihnachtsferien im letzten Jahr des Ersten Weltkriegs. Was Kiesinger in seinen Memoiren »Dunkle und helle Jahre« beschreibt, eine um sich greifende Grippeinfektion, schwere Krankheitsverläufe und plötzliche Todesfälle, ist keineswegs auf den kleinen Ort Bubsheim auf der Schwäbischen Alb beschränkt. Im Deutschen Reich erkrankt in den Jahren von 1918 bis 1920 ein Drittel der Bevölkerung an der Grippe. Weit über die Grenzen hinaus bietet sich das gleiche Bild. In ganz Europa, in Nordamerika, in Afrika und Asien liegen die Menschen hustend und um ihr Leben ringend in den Betten. Eine schwere Grippepandemie hat sich über den Globus ausgebreitet. Weltweit, so wird geschätzt, sterben daran bis zu 50 Millionen Menschen. Weit mehr als an den Folgen des Ersten Weltkriegs. Bis zu 300.000 Grippetote im Deutschen Reich, etwa 700.000 Tote in den USA. Für Indien wird die Zahl der Opfer sogar auf 17 Millionen geschätzt. Die verheerende Krankheit wird spanische Grippe genannt. Eine irreführende Bezeichnung, denn nach allem, was man heute weiß, war Spanien nicht der Ursprungsort der Viruserkrankung. Sondern lediglich ein Staat, in dem offen über die Grippe gesprochen wurde. Wie der Wissenschaftshistoriker Dr. Manfred Fasold, Autor des Buchs »Die spanische Grippe«, erklärt. Spanien war im Krieg, anders als Portugal, nicht beteiligt. Spanien blieb neutral. Insofern waren die spanischen Zeitungen kaum einer Zensur unterworfen. Und da es keine Zensur gab, hat man freimütig über die Grippe berichtet, zumal noch der König und das Kabinett auch grippekrank gewesen waren damals. Daher vermutlich der Name spanische Grippe, der sich durchgesetzt hat. Im Deutschen Reich hingegen schweigt man sich damals aus über das Leiden der eigenen Bevölkerung. In den kriegführenden Staaten hat man versucht, die Sache zu vermeiden, weil es immer so aussah, als ob man eine Schwäche hätte. Eine Schwäche, die man dem Feind nicht offenbaren wollte. Und wenn man über die Grippe geschrieben hat, und es kam dann so damals vor, dass Mediziner über die Grippe geschrieben haben, haben sie insgesamt die Ansteckung und die Gefahr des Todes heruntergespielt. Dabei war selbst Max von Baden, der letzte Reichskanzler des Deutschen Kaiserreichs, an der spanischen Grippe erkrankt. Der Reichskanzler war krank, in ganz entscheidenden Tagen, nämlich im Oktober 18. Seit 24. Oktober musste er das Bett hüten. Und der Kaiser hat bei mehr als einer Gelegenheit ist vermieden, ihn mit ihm zu sprechen, weil er Angst hatte vor der Ansteckung. Deutschland hat damals mit Präsident Wilson in den USA verhandelt. Und diese Verhandlungen liefen schriftlich, selbstverständlich. Aber der Reichskanzler war insgesamt wenig beteiligt infolge seiner Krankheit. Von den rund 5 Wochen, die er Reichskanzler war, hat er 2 Wochen im Bett gelegen. Die Krankheit begann mit den typischen Symptomen, die man auch heute von Grippeerkrankungen kennt. Kopf- und Gliederschmerzen, Frösteln und Mattigkeit. Und schließlich Schübe von hohem Fieber. Als typisches Anzeichen der spanischen Grippe zeigte sich bei Schwererkrankten außerdem ein blutunterlaufenes Gewebe der Lunge und der Atemwege sowie eine bläulich bis schwarz verfärbte Haut. Ja, das ist auch eins der Charakteristika. Diese Zyanose, die Blaufärbung, die auf einen Sauerstoffmangel verweist und die sehr ausgeprägt sein konnte. Dr. Wilfried Witte, Medizinhistoriker und Oberarzt an der Berliner Charité, hat zur Geschichte der spanischen Grippe in Archiven und medizinischen Fachzeitschriften recherchiert. Im britischen Schriftstum gab es eine Publikation, in Lancet, wo das auch bildhaft gezeigt wurde, wie so in 3 Stufen jemand, der betroffen ist, zunächst einmal eine rosige Haut hat, dann immer mehr ins Blaue abgleitet und schließlich eher fast schon ins Schwarze hinein. was dann den Tod ankündigte, das ist dann auch verwandt worden in dem offiziellen britischen Abschlussbericht zur spanischen Grippe. Es drehte sich immer um dasselbe, diese ausgeprägte Hautfärbung bis ins Schwarze hinein. Ein Anblick, der unwillkürlich an die Pest erinnerte und daher große Ängste schürte. Was unter anderem dazu führte, dass von Österreich aus eine Regierungskommission beispielsweise unter der Leitung von Anton Gohn an die Schweizer Grenze geschickt wurde, um zu untersuchen, ob es denn nun dort Pestfälle gäbe oder nicht. Und man stellte fest, die gab es nicht. Das war aber charakteristisch für den katastrophischen Verlauf einer Grippeerkrankung, der häufig dann vorkam in dieser Zeit, dass man viele sah, die eben diese ausgeprägten Hautverfärbungen bekamen. Die spanische Grippe verlief in drei Wellen, die weltweit fast zum gleichen Zeitpunkt auftraten, sagt Historiker Manfred Fasold. Die erste Welle traf Bayern kurz vor der Jahresmitte 1918, kurz vor der Jahresmitte und hat im Juli ziemlich heftig gewütet in Bayern. Die zweite Welle kam dann im September, Oktober, November und war die wesentlich häufiger tödlich verlaufende Grippe. In Paris hatte man wöchentlich ungefähr 700 Tote, 800 Tote. Als dann die Grippe zugeschlagen hat im Oktober 18, waren es über 3000 Todesfälle in der Stadt Paris. Die dritte Welle der spanischen Grippe bricht im Frühjahr 1919 über die von den harten Kriegsjahren geschwächte Bevölkerung herein. Bemerkenswerterweise sind nicht vorwiegend die älteren Geschwächten, sondern vor allem jüngere, robust erscheinende Menschen zwischen 20 und 40 Jahren von der Grippe betroffen. Man nimmt doch an, dass ein gewisses Maß an Immunität oder Nicht-Immunität bestanden hat. Wer die Grippe vorher noch nicht gehabt hatte, der war häufiger davon befallen. Wir hatten Grippepandemien bereits in den 1890er Jahren und um das Jahr 1900 übrigens sehr tödlich verlaufende Grippepandemien. Die preußische Königin ist dann gestorben an einer dieser Pandemien. Und wer diese Grippepandemien der 1890er Jahren noch nicht mitgemacht hatte, wer geboren war, sagen wir 1890, und als Säugling in dieser Zeit gelebt hat, der war verstärkt anfällig für die Grippepandemie von 1918. Sich im Alltag vor einer Ansteckung zu schützen, war nicht leicht. Gerade in den größeren Städten war Wohnraum knapp, sodass oft viele Menschen auf engem Raum dicht gedrängt zusammenhausten. Auch die schlechten hygienischen Bedingungen machten es den Erregern leicht, sich zu verbreiten. Seife zum Beispiel war rationiert und musste gegen teures Geld oder Marken eingetauscht werden. Und wen die Grippe erwischte, der oder die hatte oft Mühe, einen Arzt zu finden. Die meisten erfahrenen Mediziner waren ohnehin an der Front, um dort die Kriegsverletzten zu behandeln. Der Historiker Manfred Fasold erinnert sich an einen Tagebucheintrag des Journalisten und Politikers Willi Hellpach. Der Willi Hellpach, der musste im November 18 nach Berlin fahren, zum Reichstag. Und er ist unterwegs grippekrank geworden, hat er gemerkt. Und er hatte große Schwierigkeiten, ein Taxi zu finden. Selbstverständlich, es gab ja auch kaum Taxen, es gab ja kaum Benzin. Als in München der damalige Nunzius Pacelli grippekrank war, konnte man kein Taxi finden, um ihn zum Arzt zu fahren. Es war ausgeschlossen. Es war häufig nicht möglich, einen Arzt herbeizubringen oder auch sich zum Arzt zu begeben, weil die Taxen überbelegt waren und auch kein Benzin hatten. Kurzum, das öffentliche Leben war stark eingeschränkt in der Zeit. Schnellzüge fielen aus, da es nicht genügend einsatzbereite Zugführer gab. Die Stadt München stellte zusätzliche Schaffnerinnen für die Trambahnen ein, weil krankheitsbedingt so viele Kräfte fehlten. Schulen, Kirchen und andere öffentliche Einrichtungen wurden zeitweise geschlossen. Veranstaltungen wurden vorsorglich abgesagt, um weitere Infektionen zu verhindern. Von der Stadt Nürnberg weiß ich aus dem Krankenhaus, es sind innerhalb von 3 Wochen 6 Krankenschwestern gestorben. 6 Krankenschwestern aus einer Zahl von 70. Betten, die überbelegt waren, Gänge, die vollgestellt waren mit Lagern. Man hat versucht, die Art von Lagerstätte aufzubieten. Gerade das Nürnberger Krankenhaus hat da gute Archivmöglichkeiten gehabt. Da fand zum Beispiel am Morgen des 20. Oktober fand der Pathologe nicht 3 Leichen vor, sondern 20 Leichen. Und von den 20 Leichen waren 12 Leichen Grippeleichen gewesen, die er untersuchen musste. Grippekranke behandelte man mit den wenigen zur Verfügung stehenden Mitteln. Zum Beispiel mit Aspirin, das bereits Ende des 19. Jahrhunderts erhältlich war. Außerdem hoffte man auf Hausmittel wie rote Beete. Sehr viele wirkungslose Mittel hat man eingesetzt. Beispielsweise wurde in Spanien sehr häufig Adalas gemacht, also Dinge, die wirklich 1000 Jahre zurückreichten in der Medizingeschichte. Die wurden immer noch versucht, mit geringem Erfolg selbstverständlich. Dr. Wilfried Witte? Insgesamt, muss man sagen, herrschte halt große Ratlosigkeit, was man machen sollte. Und neben der Schiene der Anwendung von weitesten Sinne Hausmitteln ist eigentlich fast alles, was im Entferntesten eventuell helfen könnte, verwandt worden. Natürlich Fiebermittel, Chinin. Ein pflanzliches Mittel, das aus China-Rinde gewonnen wird. Aber auch Chinin-Derivate, die dann auch durchaus in der Zeit entwickelt wurden, schnell mal ausprobiert wurden. Also ethische Bedenken, die man da heute hat, gab es in dem Sinne auch nicht. Desinfizierende Mittel, kreislaufstärkende Mittel, Kampfer, auch Strychnin in kleinen Mengen. Strychnin ist ein Nervengift, das früher auch zur Bekämpfung von Ratten eingesetzt wurde. Das wird alles zusammen nicht allzu viel geholfen haben. Kreislaufstärkende Mittel haben wir auch genommen, weil man im Angesicht der Lungenentzündungen davon ausging, dass es ein Gefäßprozess sei, der das Ganze zur tödlichen Erscheinung machen würde, sodass man dachte, man muss jetzt insbesondere den Kreislauf stärken und das hilft den Menschen dann, um es zu überstehen. Das wird nicht geholfen haben, die Leute werden schlicht und einfach erstickt sein. Häufig war auf den Totenscheinen nicht Grippe als Sterbeursache angegeben, sondern Pneumonie, also Lungenentzündung. Tatsächlich wird eine Grippe, die immer von einem Virus verursacht wird, oft von einer bakteriellen Lungenentzündung begleitet. Die Krankheit wurde ja, bevor sie eigentlich als Grippe tituliert wurde, als rätselhafte Krankheit bezeichnet. Man wusste eigentlich nicht genau, was es jetzt wirklich ist. Und als man sich doch ziemlich sicher war, es ging schon relativ schnell, dass es die Grippe sein müsse, blieben trotzdem sehr viele Fragen, auch eben bei den Fachleuten, weil die gängige Theorie war ja, dass die Grippe nun also eine Krankheit ist, die durch ein Bakterium hervorgerufen wird. Denn zum Ende der vorhergehenden Pandemie im Jahr 1892 hatte man ein Bakterium ausfindig gemacht, das man nun für den Verursacher hielt, erläutert Mediziner Wilfried Witte. Ein sogenannter Bacillus influenzae, benannt von einem Herrn Pfeiffer, der ein Robert-Koch-Schüler war und der sich damit einen Namen gemacht hatte. Das ging in die Lehrbücher ein, sodass man also dann diesen Bacillus, den man heute Haemophilus influenzae nennt, den Keim gibt es ja, so ist es ja nicht, suchte, den auch fand, aber man fand auch alle möglichen anderen Keime. Und darüber hinaus war auch die Frage, ob es nicht vielleicht doch etwas Drittes sein könnte, etwas, was so klein ist, dass man es im Lichtmikroskop nicht sehen kann. Und dafür gab es auch durchaus schon den Begriff des Virus, der war allerdings sehr unspezifisch, der war noch nicht so wie heute. Den Verursacher der spanischen Grippe, das Influenza-Virus, konnten Wissenschaftler erst wesentlich später isolieren. Das geschah im Jahr 1933 in London bei Tierversuchen mit Frettchen. Weil es da eine Szenerie gab, wo mit einem Mal ein Frettchen nieste, das zuvor Kontakt eben mit Grippe-Suspension gehabt hatte. Und dann konnte man davon ausgehen, also man hatte eben in der Tat diesen neuen Verursacher entdeckt. Das Ganze fand in Großbritannien statt, in einem militärärztlichen Kontext und wurde halt weiter betrieben. In Deutschland war es eher so, dass ein gewisses Hemmnis darin bestand, dass sich die Lehrmeinung, trotz vieler Zweifel auch in Fachkreisen, dass es eigentlich nicht stimmen könne, die Lehrmeinung, es müsse eben der Pfeiffer-Bacillus sein, gehalten hat, bis in die allerersten 1940er Jahre. Und erst dann sah man sich genötigt, doch mal davon abzuweichen. Wie und wo das Virus der spanischen Grippe ursprünglich entstanden ist, lässt sich bis heute nicht zweifelsfrei klären. Was man weiß, ist, fast immer gehen Pandemien von Zoonosen aus, also von Krankheiten, die im Körper von Tieren, wie zum Beispiel Vögeln oder Schweinen, entstanden sind. In der Mitte der Vereinigten Staaten, in Kansas, ziemlich genau in der Mitte der USA, gab es große landwirtschaftliche Gebiete. Und da hat sich vermutlich dieser bösartige Erreger gebildet. Und da die Vereinigten Staaten seit April 1917 im Krieg mit dem Deutschen Reich standen, haben sie möglichst schnell versucht, ihre Soldaten auszubilden. Und da war in großen Camps in Kansas, trat die Grippe erstmals auf. Ein Armeekoch namens Albert Gitchell soll sich am Morgen des 4. März 1918 auf der Krankenstation gemeldet und über heftige Kopf- und Gliederschmerzen sowie hohes Fieber geklagt haben. Innerhalb kürzester Zeit breitet sich die Krankheit unter seinen Kameraden aus. Und die Amerikaner waren darauf angewiesen, dass ihre Soldaten an die Ostküste schafften und von der Ostküste über den Nordatlantik nach Westeuropa. Und dabei ist der Grippeerreger zu uns gekommen. Das ist die plausibelste Erklärung von allem zumindest. Aber einige deutsche Historiker neigen dazu zu sagen, die Amerikaner sozusagen fühlen sich für alles immer wieder zuständig, auch für die Grippeerreger. Dann sind durchaus auch andere Theorien entwickelt worden, dass es durch Arbeiter aus asiatischen Ländern, die im Kriegsgebiet in Europa tätig waren, dass es von denen hergekommen sei. Und schließlich endlich gibt es auch die Theorie, dass es an der Westfront selbst entstanden sei. Man kann es nicht eindeutig beantworten. Diskutiert wurde auch über die Frage, inwieweit die spanische Grippe den Kriegsverlauf beeinflusst haben könnte. Ganz prominent sind Lebenserinnerungen von Ludendorff. Der deutsche General Erich Ludendorff spielte bei der Kriegsführung eine entscheidende Rolle. Er behauptet hat, dass die Truppen, gerade die deutschen Truppen, besonders geschwächt gewesen wären in einer bestimmten entscheidenden Phase, der letzten Phase des Ersten Weltkrieges, und dass das eine tragende Rolle gespielt hätte, dass gerade die Deutschen dann also verloren haben oder nicht mehr weiter kämpfen konnten, wie auch immer. Das lässt sich durch nichts belegen. Und außerdem, so Witte, seien die Soldaten der Kriegsgegner schließlich gleichermaßen von der Grippe gebeutelt gewesen. Bemerkenswert ist, dass die Grippe in den nicht kriegführenden Staaten sogar mehr Todesopfer gefordert haben soll, als in den Staaten, die am Krieg beteiligt waren. Wenn sie auch nicht zwingend das Kräfteverhältnis der Kriegsparteien beeinflusst hat, so könnte die spanische Grippe doch ein schnelles Ende des Krieges mit herbeigeführt haben, glaubt Historiker Manfred Fasold. Unter dem Eintrag 20. Oktober 1918 schrieb der Heidelberger Ordinarius für mittelalterliche Geschichte, der Mann hieß Karl Hampe, in sein Tagebuch, dass die städtische Bevölkerung noch stärker unter dem Eindruck der Grippe stehe als unter dem Eindruck der großen Niederlagen. In anderen Worten, für kurze Zeit im Oktober 18 war die Grippe der deutschen Bevölkerung in der Heimat wichtiger als die Kriegführung und das Ende des Krieges. In der Heimat sei man ebenso geschwächt, müde und antriebslos gewesen wie die Soldaten an der Front. Ich nehme an, dass die Grippe die Kriegsmüdigkeit gewaltig noch gefördert hat. Man hatte Angst vor diesem folgenden Winter, der im Oktober 18 angefangen hatte, und wollte auf keinen Fall einen fünften Kriegswinter mitmachen. Aber in den Staaten Westeuropas, bei den Alliierten, bei den späteren Siegemächten, die haben im Großen und Ganzen gedacht, dass Deutschland noch diesen Krieg weiterführen wird bis 1919 hinein. Und da könnte die Grippe in der Tat der letzte Tropfen gewesen sein, der das Fass zum Überlaufen brachte. Nach all den Entbehrungen und körperlichen Strapazen, auch durch die Folgen der spanischen Grippe, sei mit sinkendem Mut auch die Bereitschaft verschwunden, Befehle auszuführen. Aufmüpfigkeit hat sich am ehesten gezeigt in der Revolution, Anfang November 1918. Aber bereits Ende Oktober 18 haben sich Soldaten geweigert, nochmal ein Schiff zu besteigen und auszulaufen, Matrosen in Kiel und Bremerhaven, weil sie Angst davor hatten, dass sie geopfert werden müssen, nur um das Kriegsende etwas zu beschleunigen. Mit dem Waffenstillstand am 11. November 1918 endet der Erste Weltkrieg, in dem 17 Millionen Menschen ums Leben kamen. Die spanische Grippe wird noch einige Monate länger wüten. Und schließlich mit bis zu 50 Millionen Toten weitaus mehr Opfer fordern als der Erste Weltkrieg. Trotzdem wird die verheerende Pandemie bis heute in den Geschichtsbüchern kaum erwähnt. Ein Fehler, sagt der Mediziner und Historiker Wilfried Witte von der Berliner Charité. Es muss ja nicht jeder zum Grippeforscher werden, aber sie an vielen Stellen beharrlich weiter zu ignorieren, als wenn sie eigentlich völlig bedeutungslos gewesen wäre, erscheint mir nicht als angemessen. Woran man auch immer noch lernen kann, wenn man die spanische Grippe betrachtet, ist, wie geht man um mit dem Risiko, das so etwas darstellen kann. Natürlich kann niemand sagen, so etwas tritt nicht wieder auf. Aber genauso ist es plausibel, dass es der spezifische Kontext des Ersten Weltkrieges gewesen ist, der notwendig war, um die Grippe zur spanischen Grippe zu machen. Insgesamt ist man natürlich in der Tat sachkundiger als vor 100 Jahren. Das ändert aber nichts Grundlegendes daran, dass uns die Grippe jederzeit wieder vor Rätsel stellen könnte, die zu lösen wir nicht imstande sein könnten. Und auf dieses Unsicherheitsmoment muss man sich auch schon ein wenig einlassen. Die spanische Grippe. Iskar Schregelmann über das Massensterben, das die Menschen weltweit gegen Ende des Ersten Weltkriegs befiel. Es sprachen Beate Himmelstoß und Friedrich Schloffer. Ton und Technik Roland Böhm. Regie Irene Schuck. Redaktion Thomas Morawetz. Eine weitere Podcast-Folge von Radio Wissen.